Kommunistenkneipe, Kulturstammtisch. Heute fehlende Gegenkultur mit Susan und Haro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe an unserem Kulturstammtisch. Kulturstammtisch, ja, das klingt ganz nett, aber was bedeutet eigentlich Kultur aus marxistischer Betrachtung? Und wenn es einen Kulturkampf gibt, wie und von wem wird dieser eigentlich geführt? Das sind recht große Fragen und deshalb habe ich mir einen Gast eingeladen, der die Kompetenz mitbringt, mit mir darüber zu sprechen. Und zwar habe ich heute Susanne Wittstahl eingeladen und mit ihr gemeinsam werfen wir ein paar Schlaglichter in die Tiefen dieser großen Themenfelder. Und der Titel unserer heutigen Folge heißt deshalb auch Kulturelle Hegemonie und die fehlende Gegenkultur. Zunächst würde ich erstmal Susanne vorstellen. Susanne war auch schon bei uns in der Kommunistenkneipe und hat mit Paddy und Flo eine Folge gemacht. Aber für die Gäste, die sie noch nicht kennen, Susanne Wittstahl ist Journalistin. Sie hat Musikwissenschaften und Philosophie studiert und anschließend im Netzwerk Freier Journalisten, Stahlpress, Medienbüro im Ressort Kultur und Politik in Hamburg gearbeitet. Sie hat zahlreiche Artikel und Aufsätze über die Vermittlung und Verformung des Krieges durch die Kulturindustrie geschrieben. 2014 hat sie das wunderbare Buch, ein sehr empfehlenswerte Buch, Antifa heißt Luftangriff, Regression einer revolutionären Bewegung, veröffentlicht, gemeinsam mit Michael Sommer. Und auch seit 2014 ist Susanne Chefredakteurin beim Verlag 8. Mai, und zwar ist das Quartalsmagazin für Gegenkultur mit dem Namen Melodie und Rhythmus da erschienen und seit August 22 in einer Zwangspause. Und eben in ihrer Rolle für Melodie und Rhythmus ist die Chefredakteurin Susanne Wittstahl der ideale Gast, um heute über Hegemonie, kulturelle Hegemonie und fehlende Gegenkultur zu sprechen. Susanne, herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, ist ein ambitioniertes Ziel, glaube ich, dass wir uns heute zusammen gesteckt haben, um in kompakt das alles abzubilden. Aber wir steigen gleich ein. Und um erstmal reinzukommen, Susanne, was war eigentlich das Magazin Melodie und Rhythmus? Naja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Ich muss das sehr komprimieren, was ich dazu zu sagen habe. Also, du hast es eben schon richtig gesagt, es ist alles auf Basis des Marxismus angelegt, was wir hier besprechen wollen. Und da liegt das natürlich nahe, ein Magazin in den Fokus zu nehmen, das genau den Versuch hat, gemacht hat, auf Basis des Marxismus und marxistischer Kultur und Kunsttheorien, ästhetischer Theorie, Kunst und Gegenkultur gegen Kulturindustrie zum Ausdruck kommen zu lassen. Das ist mir ganz wichtig. Du hast eben gemerkt, wie ich das Wort gegen betont habe. Also gegen Kultur, gegen Kulturindustrie. Und jetzt muss ich aber schon eine Anmerkung gleich dazu machen, die diese Aussage nicht relativiert, aber die ein Missverständnis vorbeugen will. Nämlich, wenn ich sage gegen Kulturindustrie, dann heißt das nicht, dass die M&R Kulturindustrie ausgeblendet hat und jetzt gesagt hat, Igitt und Pfui, das wollen wir gar nicht, sondern wir haben sehr viel Kulturindustrie im Heft gehabt. Einmal natürlich sehr viel Kritik an Kulturindustrie und Entlarvung von Kulturindustrie. Aber wir haben eben auch Kulturindustrie vorgestellt, also die neuen Produkte und die Platte und jenes Buch und was nicht alles. Filme muss man, glaube ich, jetzt nicht alles durchdeklinieren, weil Kulturindustrie ist nun mal da und es wäre tatsächlich eine Form von Sektiererei, die jetzt einfach komplett von sich fernzuhalten, als sei das irgendeine böse Macht, Es ist tatsächlich eine gefährliche Macht, aber ich glaube, man kann sie nur beherrschen, wenn man sie tatsächlich durchdringt und erkennt. Und uns ging es auch nie darum, das ist auch immer ein sehr verbreitetes Missverständnis, die Leute vom Konsum, von Kulturindustrie komplett abzubringen und zu sagen, das ist hier Teufelswerk, bloß nicht anfassen, Ohren zu, Augen zu, überhaupt nicht, sondern es war immer für uns wichtig, dass Menschen sich immunisieren gegen die Wirkung von Kulturindustrie, eben durch die Kritik daran, durch die Durchdringung ihrer Wirkmechanismen, aber durchaus auch die Möglichkeit, ins Auge fassen, Kulturindustrie in einem gewissen Rahmen zu genießen. Ich sage das mal, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, platt, aber anschaulich. Das ist so ein bisschen, wenn man eine extrem durchzechte Nacht hatte, eigentlich gerne gut und gesund ist und nach dieser durchzechten Nacht aber nichts anderes will als eine Currywurst oder ein Hamburger. Und man genau weiß, der Scheiß ist ungesund, der Scheiß hat kaum Nährwert, er ist überteuert und so weiter. Und man isst es trotzdem. Und dann sage ich mal, weil man das alles weiß, kann es ein wenig anhaben, weil man isst es eben nur nach einer durchzechten Nacht. Und so ähnlich ist das mit Kulturindustrie. Wenn ich genau weiß, was Kulturindustrie mit mir macht, ja, wenn ich weiß, dass Kulturindustrie meine Gefühle kanalisiert, dass Kulturindustrie mir Illusionen gibt, die ich vielleicht manchmal einfach brauche, weil jeder möchte mal ab und zu der Welt entfliehen. Wenn ich das alles weiß, dann ist diese Immunität hergestellt. Und das ist etwas, wo ich meine, das ist eine marxistische Annäherung an das Phänomen Kulturindustrie. Alles andere wäre eher Exorzismus. Und das ist nicht das Geschäft von Marxisten. Super, ich finde den Vergleich zwischen Junkfood und auch der Instrumentalisierung von dieser kulturellen Hegemonie äußerst passend. Und ich habe mich natürlich auch schon mehr als einmal dabei erwischt, nicht nur schlechte Kultur, sondern auch schlechtes Essen zu mir zu nehmen. Es ist ja auch wirklich omnipräsent vorhanden. Gehen wir aber noch mal kurz auf die Geschichte von M&R. Denn im August 2022, da ist es nicht nur mir, sondern sicherlich auch eine Menge Leserinnen und Lesern etwas ungläubig in der jungen Welt in den Artikel „Wenn die Kraft fehlt“. Den habe ich da gelesen, mit vielen anderen. Und in dem Artikel hast du erklärt, dass bis auf Weiteres keine Ausgaben mehr in der gleichen Form erscheinen von M&R. Susan, was ist denn da 2022 passiert? Ja, wir haben ganz deutlich die Zeitenwende, die wahrscheinlich noch irgendwann hier im Verlauf des Gesprächs nochmal Thema sein wird, deutlich gespürt. Wir haben gespürt, dass marxistische Kulturmedien nicht schon, das hat sie ja seit, haben sie ja seit Jahrzehnten, nicht nur Probleme hat, sich über Wasser zu halten, genügend Leser zu erreichen, die Arbeit finanziert zu bekommen und so weiter, sondern wir haben natürlich gemerkt, dass die Ideologiekeule uns also wirklich mitten in die Fresse getroffen hat. Das heißt natürlich auch, dass es immer schwieriger ist, Kollegen und Kolleginnen zu finden, die erstens noch den Mut haben, in marxistischen Medien zu schreiben. Das kann eine ganze Menge Nachteile haben. Das kann dazu führen, dass man woanders im Establishment ausgegrenzt wird und so weiter und so fort. Es ist so, dass viele Kolleginnen und Kollegen einfach mit dem Geld, was linke Medien bezahlen können, also Honorare und Gehälter, nicht mehr zurechtkommen. Ihr wisst ja auch, es hat eine Preisexplosion gegeben in den letzten Jahren, auch forciert durch den Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Das sind alles Probleme, die seit 22 akkumuliert sind. Dann gibt es immer weniger Leute, die noch die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen zum Kulturjournalisten, die tatsächlich die marxistische Weltanschauung und Erkenntnis oder Marxismus auch als Wissenschaft zur Basis hat. Also das wird gar nicht mehr angeboten, genau wie man merkt, dass das aus den Universitäten verschwindet oder völlig Hm. ideologisch verstellt wird. Man muss auch noch eins dazu sagen, M&R ist auch wirklich, hat hohe Ansprüche an die Leute, die dort arbeiten. Die Leute müssen eigentlich alles können. Ja, sie müssen alles können, was ein Redakteur kann. Sie können also sich nicht in Nischengebiete zurückziehen, sondern so eine kleine Redaktion erfordert, dass Leute sehr sicher sind in Texte verfassen, Texte zu bearbeiten, sich im Urheberrecht auszukennen und. Ich könnte das jetzt durchdeklinieren. Alles, was ein Journalist können muss und dazu noch ein Kulturjournalist und dann noch dazu ein Journalist, der auf Basis der marxistischen Weltanschauung und Wissenschaft arbeitet, das wird dann verdammt schwierig. Und das hat uns dann im März 22 nicht das Genick gebrochen, aber es hat uns erstmal lahmgelegt. Das war, ich will es nicht beschönigen, scheiße. Uns ist da was total Wichtiges nicht zerbrochen, nicht vollends weggefallen, aber es ist trotzdem eine Leerstelle entstanden. Und zwar gerade in dieser Phase, in der eine Kriegssituation sehr real war, in der die Propagandamaschine hochläuft oder auf Hochtouren läuft, in der was von Zeitenwende erzählt wird, in der Ruhe an der Heimatfront gefordert wird und so weiter. Und in diesem Setting war es unheimlich wichtig, nicht nur die Informationen zu bekommen, was gerade in Kriegsszenarien passiert, wie uns zum Beispiel in der Tageszeitung Reinhard Lauterbach oder Jörg Kronauer unter anderem schildern, was da passiert, sondern auch die Ausarbeitung und Analyse von der propagandistischen Ebene, die uns ja täglich eingehämmert wurde auf allen gleichgeschalteten Medien. Und da war dann im gleichzeitigen Wegfallen von Melodie und Rhythmus wirklich ein sehr, sehr herber Schlag. Aber vielleicht, Susan, kannst du das noch mal besser beschreiben und eher eindampfen. Wie siehst du das? Welche Leerstelle hat dann das Wegfallen von M&R seit diesem August 22 hinterlassen? Naja, es fehlt jetzt natürlich das, was ich vorhin sagte, also der Versuch. Ich habe ja extra gesagt Versuch, weil Versuch heißt ja nicht, dass alles gelingt und uns ist vieles nicht gelungen und vieles andere aber wiederum gelungen. Also der Versuch, Kunst und Gegenkultur zu Wort kommen zu lassen. Und da ist natürlich erstmal so, dass vieles, was als Kunst gilt, im bürgerlichen Diskurs ich nicht als Kunst anerkennen kann. Und dazu vielleicht ein paar Anmerkungen, was wir eigentlich unter Kunst verstehen. Das heißt natürlich erstmal, dass Kunst das Gegenteil von der herrschenden Ideologie ist, dass Kunst immer das ausdrückt, was ja Kulturindustrie und ihre Ideologie verschleiert. Das heißt, Kunst sagt die Wahrheit über die real existierende falsche Gesellschaft. Wenn sie die Wahrheit sagt, dann nimmt sie die Gesellschaft ja in ihrem ganzen Falschsein und auch in ihren ja katastrophalen Entwicklungen richtig wahr. Also richtig, sie erkennt sie in dem Sinne. Und das heißt natürlich auch, dass Kunst mit einer, ja, ich meine jedenfalls, negativen Ästhetik diesen Verhältnissen begegnen muss. Ich glaube, es war Hans-Werner Henze, der mal gesagt hat, dass Kunst eben auch die Erkenntnis des Zustands der Verheerung der Menschheit im Spätkapitalismus ist. Also man begreift, was wirklich ist. Er hat sogar, glaube ich, gesagt, ich glaube, es war Henze, der gesagt hat, Kunst muss angesichts dieser Situation auch ein Akt der Verzweiflung sein. Das heißt, es wird der Kunst wenig gelingen, ja, sehr viel Positives auszudrücken, was aber nicht heißt, dass sie resigniert. Verzweiflung und Resignation sind nicht identisch. Verzweiflung führt oft zum Aufschrei. Und das ist genau das, wie ich meine, spannende Moment an Kunst, wo sie tatsächlich auf eine Art dann Hoffnung und Utopie transportiert. Also sie schreit auf und gegen das, was ist, gegen die Negativität des Daseins, aber mit in dem Aufschrei selber steckt, wie es sein muss. Ja, es ist angelegt. Es ist angelegt, der Aufschrei protestiert und der Aufschrei formuliert, ohne es in Worte konkret auszudrücken. Es ist ja nicht diskursiv. dass es anders sein muss. Und wichtig ist natürlich, dass Kunst immer Geschichtsschreibung der jeweiligen Epoche, in der sie produziert wird, ist. Und das heißt natürlich auch, dass die Klassenkämpfe sich in der Kunst ausdrücken und in den Werken abdrücken. Und damit ist natürlich schon was ganz Wichtiges gegeben, nämlich auf der einen Seite denunziert Kunst die herrschenden Verhältnisse, ja, entlarvt sie und stellt sie bloß samt ihrer Herrschaftsverhältnisse und samt der Profiteure der Herrschaft. Aber sie antizipiert auch, nämlich die Gesellschaft, die sein soll. Ja, Kunst erzählt ja nicht nur, wie schrecklich alles ist, sondern Kunst sagt auch, dass es anders werden muss. Ich habe es eben schon mit dem Aufschrei versucht, anschaulich darzustellen. Und es sagt eben auch mit leisen Worten und es ist eben das, was man Vorschein nennt, die Gesellschaft, die es zu erkämpfen und herzustellen gilt. Damit ist Kunst eben die Antithese zur herrschenden Gesellschaft. Und jetzt will ich noch eben was zu Gegenkultur sagen, weil dann ist es fast schon erklärt, was da für eine Leerstelle, du hast ja nach der Leerstelle gefragt, sich aufgetan hat. Gegenkultur versucht, so ist jedenfalls meine Definition, auf massenkultureller Basis das auszudrücken, was Kunst eben auch durch Kunstautonomie ausdrücken kann, also durch die, sagen wir mal, ihre innere Verfasstheit, die innere Verfasstheit der Werke. Das kann Gegenkultur in dem Sinne nicht. Sie muss sich traditioneller Formen bemühen. Ja, sie braucht das, was man allgegenwärtig als Massenkultur kennt. Also wenn wir uns jetzt Popsongs angucken, überhaupt alles, was in dem Bereich Musik irgendwie in Charts auftaucht oder bei Leuten zumindest gut ankommt, da sehen wir, dass meistens alles an die Liedform gebunden ist. Ja? Das heißt, wenn Gegenkultur die Masse erreichen will, dann muss sie tradierte und bekannte und vertraute Formen wählen, um die Menschen zu erreichen. Nun hat sie da ein echtes Problem. Ja, da kommt immer die Kulturindustrie um die Ecke und setzt ihr Grenzen und vereinnahmt sie. Und warum unterscheide ich jetzt eigentlich noch Massenkultur und Kulturindustrie, könnte man sich jetzt ja fragen, nicht? Beides ist populär, beides bemüht sich einfacher und tradierter Form und ist also insofern jetzt nicht experimentell und nicht innovativ unbedingt. Man muss wirklich sagen, der fundamentale Unterschied zwischen Kulturindustrie und Massenkultur ist, dass Kulturindustrie von oben ist, also von oben verordnet wird, ein Vehikel des Massenbetrugs des Kapitalismus ist. Also es produziert falsches Bewusstsein am Fließband sozusagen. Auch im postfordistischen Zeitalter war das nicht anders und auch heute im Digitalen nicht. Und Massenkultur ist etwas, was von unten aufsteigt, das von unten irgendwie versucht, sich Bahn zu brechen. Also das, was eben auch Widerstandsbewegungen tun, was soziale Bewegungen tun und so weiter und so fort. Das Problem ist natürlich, ich sagte es eben schon, ist in seinen Formen sehr beschränkt. Ja. Deswegen muss Massenkultur, wenn sie gelungen ist, im Sinne von Gegenkultur, eben auch ja, mehr auf Texte zum Beispiel setzen. Sie muss mehr auf Virtuosität setzen. Sie muss mehr auf Ausdruck setzen und auch in Teilen auf Inszenierung, was natürlich auch wieder Schwierigkeiten birgt. Sie muss also alles, was wir irgendwie kennen, verwenden, damit die Menschen sich nicht davon abwenden. Also ich sagte es eben schon, die Liedform oder auf jeden Fall muss sie dann, wenn wir bei der Musik bleiben, tonal daherkommen, kann jetzt nicht mit serieller Musik, dann wäre es auch Kunst, arbeiten. Und da gibt es aber eben ein Problem, dass die Grenze zur Kulturindustrie dann schnell wieder überschritten wird. Ja, also sie wird ja sofort im Kapitalismus integriert. Wir erleben das ja von von sozialen Bewegungen, wie schnell die integriert werden und umgedreht werden. Und das ist natürlich bei Massenkultur auch immer, sobald sie ein bisschen sich entwickelt, wird sie aufgekauft und neutralisiert. Oder sie wird als Lüge verkauft, als wir kennen da diesen Begriff der politisch engagierten Musik, ja. Und da, ne, das kennen wir, also der tolle Liedermacher, der da sich so engagiert gegen die Umweltverschmutzung und für den Frieden und so weiter. Und wir wissen, dass es auch so Leute gibt, so Singer-Songwriter, die kommen dann mit der Ansage, also wenn du meine Platte kaufst, ne, dann ist das schon Widerstand. Also 9,90 Mark und du bist dabei, ja. Ich bin jetzt eben in die D-Mark zurückgerutscht, aber das war jetzt wirklich ein bisschen die Ironie auch. Ja, du bist dabei und du bist schon voll im Widerstandskampf integriert, sobald du die Platte über den Ladentisch ziehen konntest. Und das ist so ein Problem. Also das ist etwas, was die kritische Theorie ganz klar in Person von Theodor W. Adorno auch angegriffen hat und gesagt hat, ja, da kommt dann eine falsche Unmittelbarkeit um die Ecke. Ja, Musik, der Musik und dann der Konsum dieser Musik, dieser engagierten Musik suggeriert dieses Lied und der Liedermacher ist sein Träger, tatsächlich in die schlechten Verhältnisse direkt eingreifen können. Und das kann Musik natürlich nie, das kann übrigens nicht nur Massenkulturmusik nicht, das kann natürlich auch Kunstmusik nicht. Sie haben Einfluss auf das Bewusstsein, aber sie haben nicht Einfluss auf das Sein selber, sondern das ist immer vermittelt. Was ich jetzt noch, ich weiß, ich monologisiere gerade, aber ich will, glaube ich, ja, ich will noch mal sagen, wo ich so denke, wo gelungene Gegenkultur tatsächlich präsent ist. Ich glaube, dass manchmal Gegenkultur dann wirksam ist, also als Ideologiekritik, wo sie sich der tradierten Form zwar bedient, aber mit Mitteln wie Reduktion und Verdichtung des Materials, das sie verwendet, wirklich genial die Verhältnisse denunziert. Mir fällt da immer, also um es mal ein bisschen anschaulicher zu machen, der Song von Randy Newman, Love Story, ich weiß nicht, ob du den kennst, da sind Reime wie I like your mother, you like my brother, I like you, you like me too. Und das zeigt natürlich oder es karikiert die Art und Weise, wie im Kapitalismus Glückserfahrungen zerstört werden. Also es zeichnet in dem Song, das geht dann natürlich noch weiter, also das ist so, das ist erstmal die Grundlage des Pärchen. Er hat jetzt festgestellt, weil es reicht, dass man den Bruder mag und die Mutter mag, dass man dann heiratet. Die sagen dann, ja, dann ziehen wir zusammen und wir arbeiten dann fleißig und wir kriegen ein Kind. Vielleicht wird das ja Präsident der Vereinigten Staaten, man weiß es ja nicht. Ja, also es geht darum, um immer das betrogene Glück und die Illusionen, die man sich macht. Dann erzählt er, ja, also wir werden eine romantische Liebe haben, weil wir gucken zusammen die Late-Night-Shows. Ja, das ist für ihn dann die romantische Liebe. Und dann das geht immer weiter. Am Ende haben sie ihre erwachsenen Kinder und die schicken sie ins Altersheim. Also die Kinder schicken die Eltern ins Altersheim. Und da spielen sie dann 24 Stunden am Tag, wenn sie nicht gerade schlafen, Bingo und Checkers und so, also diese Rentnerspiele. Ja, und dann sterben sie. Und also der Text ist genial, weil er unglaublich reduziert ist und weil er das Elend, was da ausgedrückt wird, unglaublich verdichtet und auch dadurch, dass er ganz vieles nicht sagt und ausspart. Und ich finde, da haben wir wirklich Gegenkultur. Das ist beinharte Kapitalismuskritik und das ist ein Lied über das betrogene Dasein im Kapitalismus, wo der Mensch, obwohl er nur ein Leben hat, ja, ein Dasein fristet, statt ein Leben zu leben. Und das meine ich. So, und jetzt aber wieder zurück zu der Frage, aber eigentlich beantworte ich die hier gerade die ganze Zeit. Das haben wir versucht, mit der M&R stark zu machen. Ja, Künstler, die so etwas können, auf die Bühne, wo sie meistens schon waren, bei Randy Newman gilt das allemal, aber dann eben wieder zu erinnern, wieder ihre Stärken zu betonen, wenn sie etwas Neues produzieren, das vorzustellen. Es ging natürlich darum, das, was dann das Gegenteil von von Gegenkultur ist, nämlich Kulturindustrie, dann eben auch wirklich bloßzustellen. Und das ist natürlich tragisch, wenn das nicht mehr passieren kann. Damit will ich nicht sagen, dass in der gesamten Republik M&R das einzige Magazin oder das einzige Medium war, das solche Kritik gemacht hat. Das wäre wirklich jetzt, also wirklich furchtbar ignorant. Aber ich glaube, dass trotzdem da ein großes Loch ist, weil immer weniger Kulturindustriekritik läuft. Und weil ich auch es sehr bedauerlich finde, dass auch gar keine Praxis mehr stattfindet oder zu wenig, also was, wo M&R dann auch als Veranstalter ins Spiel kam, was wir heute teilweise noch sind. Ja, also wo wir auch gesagt haben, ja, wir zeigen auch mal gelungene Gegenkultur und wir diskutieren auch mit Künstlern und dem Publikum, was denn nun eigentlich Gegenkultur sein soll. Also wir haben ja zum Beispiel 2019 eine Künstlerkonferenz organisiert, da noch als funktionierendes Printmagazin. Und das sind alles Probleme, wo ich sage, dass, glaube ich, da fehlt etwas, ohne zu sagen, dass es das gar nicht mehr heute gibt. Und ich finde eben, M&R war auch immer eine ganz gutes Antidot gegen die Misere des etablierten Feuilleton. Ja. Und auch das schlechte linke Feuilleton, das leider Legion ist. Susanne, ich finde das super. Wir machen hier wirklich mit großen Schritten genau in die Richtung, in die ich auch gehen wollte. Ich habe nicht kommen sehen, dass wir Randy Newman als Beispiel nehmen, finde ich aber äußerst gelungen, weil ich einige seiner, ja, nennen wir das Kind beim Namen recht albernen Songs, nie aus dieser kritischen Perspektive bisher verstanden habe, aber vielleicht sollte ich mir doch mal eine alte Randy Newman-Platte auflegen. Vielleicht lerne ich dabei nochmal was. Ich würde jetzt ganz gern vielleicht, weil du gerade die Künstlerkonferenz angesprochen hast, die M&R 2019 war es, mit angesprochen. Ich kann mich da erinnern, ich fand das super, diese Alles-Scheiße-Kombo, die auch dieses Ökotronic-Stück mit eingebracht hatte. Denn wo Anti-Imperialisten, Internationalisten und Klassenkampf-Marxisten von Gegenkultur reden, da sind verkürzte Kapitalismuskritik, solidarisches Gemenschel, Gemeinschaftskult, Islamfaschismus, Forderungen nach Menschenrechten für Palästinenser und andere Elemente des linken Nationalsozialismus nicht weit. Palästina gibt es nicht und keine Macht der Elite. Von sowas redet strukturelle Antisemiten. Das war ja wirklich klare Kante, das war keine subtile Gegenkultur, sondern das war recht offensiv. Ich würde vielleicht auch später für die Zuhörer einen Link unten in die Kommentarspalte packen, für die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Aber ich finde, da hat Melodie und Rhythmus eine Bühne geboten, um Gegenkultur in aller Deutlichkeit abzubilden. Finden wir denn heute noch Möglichkeiten, um das immer noch tun zu können? Oder wo kann ich sowas wie die Konferenz 2019 heute noch erleben? Ist natürlich schwierig. Ich tue jetzt sicherlich vielen Kulturschaffenden und Kulturmedienschaffenden Unrecht, wenn ich sage, ich weiß das nicht und das gibt es wahrscheinlich nicht. Das ist sicher vermessen. Aber ich muss sagen, dass wir schon bei der Künstlerkonferenz 2019 gemerkt haben, dass das doch eine ziemlich einsame Angelegenheit ist. Einsam, um wohlgemerkt jetzt nicht, dass wir da Mangel an Zuschauern und Zuspruch hatten. Die Konferenz war sehr schnell ausverkauft. Also da waren 400 oder über 400 Menschen sind gekommen. Wir hätten ruhig noch einen größeren Saal anmieten können. Wir haben auch sehr spannende Künstler dabei gehabt. Aber ich meine eben, dass es wenig andere Veranstalter gibt und was die so etwas machen. Weil man ja auch sehen muss, wir haben ja da nicht nur gute Bands und andere Musikprojekte auf die Bühne gebracht, sondern wir haben ja da auch interessante Diskussionsrunden gehabt. Also ich erinnere mich, wir hatten eine Diskussionsrunde unter dem Titel Anschwellender Boxgesang zur Rechtsentwicklung der Kultur. Wir hatten eine Gesprächsrunde zu digitalisierter Meinungsmache und in Bezug auf Peter Hacks Kritik der Manipulations- Ästhetik. Wir hatten was zu den Möglichkeiten und Grenzen widerständiger Kunst und Kultur in der wahren Gesellschaft, um eben auch, wie gesagt, diese Illusion ja der politisch engagierten Kultur ein bisschen ja, ein bisschen zu erden und eben auch als Illusion zu belegen. Und wir hatten ein Panel zu dem Thema im Vergangenen den Funken der Hoffnung entfachen über Erinnerungskultur als Akt der Rettung, also was ich ein sehr, sehr wichtiges Feld finde, was Marxisten bestellen müssen, meiner Ansicht nach, was marxistische Kulturtheorie. Und das wüsste ich jetzt nicht, wo sowas stattfindet. Und das meinte ich jetzt mit einsam. Das fällt jetzt mehr oder weniger alles weg. Aber ich muss halt auch sagen, dass dieses Gegenprogramm zum etablierten Feuilleton in Teilen weggefallen ist. Also erstmal, vielleicht muss ich ja noch mal ein paar Worte, oder ich würde, glaube ich, auch ganz gerne ein paar Worte dazu sagen. Ja, nur zu. Was eigentlich an dem Feuilleton so zu kritisieren ist. Also man muss natürlich einmal sehen, dass das Mainstream-Feuilleton tatsächlich nichts anderes als ein ja, Reklamekatalog mittlerweile ist. Also wenn man sich irgendeine Zeitschrift, eine Kulturzeitschrift anguckt, also abgesehen davon, dass die Präsenz von Anzeigen absolut überhand nimmt. Es sind nur Verkaufsangebote. Also man blättert es durch und man fragt sich dann eigentlich, wo ist der Unterschied zu Amazon oder ja, anderen Anbietern von Kulturindustrieprodukten. Das ist also erstmal natürlich ein Problem, wo man dann sieht, dass Kulturindustrie eben reine Ware ist da im Prinzip der Leser so eines Magazins, also wirklich zum Konsumenten zwangsrekrutiert wird. Und das gab es schon lange, aber in dieser Totalität ist das tatsächlich bisher einzigartig. Und ich denke, es gibt, wenn man die Bewegungsgesetze anguckt von Entwicklung von Kulturindustrie, wird das natürlich noch mehr werden, obwohl ich mich teilweise frage, wie will man das eigentlich noch überbieten. Und man muss natürlich sagen, wenn man jetzt mal das gehobene Feuilleton nimmt, ja, dann findet man sicher viele, viele gute Beiträge, sehr anspruchsvolle Beiträge, aber es ist eben bürgerliche Kultur und es ist eben bürgerliche Kultur, die eben im Prinzip immer den großen NATO-Konsens predigt und das natürlich meistens kodiert. Und den großen, ja, alles, was in Deutschland deutsche Staatsräson ist, in irgendeiner Weise feiert und huldigt. Und man merkt das aber jetzt, seit die Zeitenwende ausgerufen wurde, dass man sich damit nicht mehr zufrieden gibt, sondern in offene Hass und Hetze übergegangen ist, über alles, was da nicht reinpasst. Wir sehen das zum Beispiel an dieser Raserei gegen alles Russische. Da sieht man das ganz deutlich. Man sieht das an der Hetze gegen, ja, ich sag mal, die Verdammten dieser Erde. Das steht da natürlich nicht. Da steht nicht, wir hassen alle Verdammten dieser Erde, die sich auflehnen, sondern da steht dann eben Palästinenser, Terroristen, Hamas und so. Das sind die Schlüsselwörter dann für so etwas. Und was wir da erleben, also also wirklich rechten, reaktionären, rassistischen Kulturkampf, ja, gegen alles, was palästinensisch daherkommt und jetzt gegen diesen Krieg in Gaza protestiert und auch natürlich die Künstler, die das zum Ausdruck bringen, die sind ohnehin letztendlich auf deutschen Bühnen geächtet und verfemt und haben gar keine Auftrittsmöglichkeiten, bis auf wenige Ausnahmen. Da sieht man dann wirklich, dass der Wind sich ganz doll verschärft hat. Jetzt könnte man sagen, na ja, das war irgendwie ein bisschen, wenn auch nicht so schlimm, immer so. Und Gott sei Dank gibt es ja dafür das linke Feuilleton. Ja, Gott sei Dank gibt es ja das. Und das kann man dann wenigstens dann rezipieren. Und dann hat man da eben noch ein Gegengewicht. Aber da muss ich eben sagen, da ist das Elend dann wirklich ja, zum Greifen nah. Da sieht man dann, wie stark eben Kultur integriert ist Und man sieht eben, also erstmal muss man schon sagen, was im linken Feuilleton alles nicht vorkommt. Also ich merke, der Protest gegen Krieg, vor allem gegen den imperialistischen Krieg, um den geht es, der ist praktisch komplett geächtet. Der kommt überhaupt nicht vor. Und Antifaschismus, der den Namen verdient, auch nicht. Und man könnte jetzt noch viele andere Bereiche, die, wo ich sage, das sind die Hauptkampffelder der Linken, nennen, die nicht bearbeitet werden, also die, wo komplett eine Leerstelle ist. Und man muss ja sehen, also das, was ich eben positiv formuliert habe, Kunst und Gegenkultur, es ginge ja darum, das medial zu spiegeln, zu erklären, zu interpretieren, auch für die Leserinnen und Leser zu übersetzen und natürlich auch zu flankieren. Das heißt, auch zu beschützen, auch sich solidarisch gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern zu verhalten, die Kunst und Gegenkultur eben machen wollen. Ich finde das, Peter Hacks hat das mal formuliert, er hat gesagt, Kunst ist die höchste Weise, um sich um den Menschen zu kümmern. Und das ist meines Erachtens nicht nur in der Kunst und Kultur schwach mittlerweile aufgestellt, sondern es ist eben auch in den Medien, die das eigentlich abbilden sollten und die das stark machen sollten, sehr unterrepräsentiert. Dieser Imperativ, den Brecht formuliert hatte in, ich liebe immer noch diesen Text, der ist unglaublich erkenntnisreich, nämlich 5 Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. Und ich sage, das sollte jeder Kulturschaffende lesen und vor allen Dingen diejenigen, die mit Schreiben zu tun haben, und das heißt dann auch die Kulturjournalisten vor allen Dingen, ja, dass er gefordert hat, der Schreibende soll sich nicht den Mächtigen beugen, er soll nicht die Schwachen betrügen. Und ich finde, dass dieser Imperativ ist zerschmettert. Ja, der ist wirklich regelrecht ausradiert worden, eben auch im linken Feuilleton. Und ich hatte, als M&R erstmal in die, ja, immer noch Zwangspause, das haben wir eben, glaube ich, noch gar nicht ausgeführt. M&R ist ja nicht abgewickelt, sondern M&R ist in der Zwangspause und ist sozusagen als Printmagazin in der Anästhesie sozusagen und kann sich im Moment nicht rühren, oder vielleicht sollte man lieber Paralyse sagen. Ja, und da ist eben das Problem, dass wir mit ansehen müssen, dann ein linkes Feuilleton, ich habe es Grand Hotel Abgrund genannt nach Lukács Kritik einer kritischen Theorie. Ja, da hat sich das linke Kultur, das linke Feuilleton eingerichtet. Und da ist wirklich eine Haltung vorhanden. Also ich glaube, Haltung ist da ganz wichtig, zu sagen, ja, wir beobachten den grauslichen Weltlauf. Je schlimmer es wird, desto mehr suchen wir Distanz und sichere Distanz, um ihn nur noch zu beobachten. Und ich merke, dass die Kommentare zu diesem Weltlauf zusehends zynischer werden. Man hat sich auf Zynismus zurückgezogen und mit regelrechten Spott über die Menschen, die noch kämpfen wollen, und vor allen Dingen gegenüber den Menschen, die kämpfen müssen, um ihre Haut zu retten. Weil wir vergessen immer, dass ein Teil der Weltbevölkerung, der kämpft, keine andere Wahl hat, weil wer nicht kämpft, wird es nicht überleben, nicht zu kämpfen. Das ist völlig vergessen worden. Also man kann sich das hier aussuchen, ja, wenn man, zumindest wenn man aus dem bürgerlichen Milieu kommt. Aber in Gaza kann man sich das nicht aussuchen oder sonst wo. Da gibt es viele Orte, die hier zu nennen werden. Und ich sehe noch ein weiteres Problem. Also nicht nur der Verrat an den Verdammten dieser Erde und der Zynismus ihnen gegenüber und das im Stich lassen, sondern ich sehe auch, dass statt dieser Parteinahme und statt dieser Empathie und Solidarität etwas Merkwürdiges gerückt ist, nämlich das, was ich nenne Inszenierung. Ich finde, dass Kulturjournalismus teilweise nur noch mit oder vorwiegend mit Selbstinszenierung verbunden ist. Also ich sage es mal ein bisschen bildlich, es wimmelt von Adorno-Kopien, ja. Ich sehe das ganz oft, ob es nun irgendwelche Videopodcasts sind oder Kulturveranstaltungen. Da kommen Leute daher, Kulturjournalisten oder jeweils Leute, die meinen, was dazu zu sagen haben, die dann da ihre Hornbrillen spazieren tragen und mühsam eingeübter, monotoner und nasaler Sprech, also Sprechweise, wo man dann merkt, oh Gott, da will jemand also wirklich verzweifelt Adorno kopieren, der hat ja sehr monoton gesprochen und so. Und ich sag mal so, je mehr der, dieses linke Feuilleton, die Ideologie, jetzt komme ich auch mal mit Adorno, die Ideologie der well-adjusted people predigt und perpetuiert, je mehr sie nichts zu sagen hat, umso stärker ist glaube ich, die Sehnsucht, so wie die Intellektuellen irgendwie daherzukommen oder so zu wirken oder so zu auszusehen aus den 60ern, die eben im Gegensatz zum linken Feuilleton heute was zu sagen hatten. Das hat eine wirklich unfreiwillige Komik, wenn ich mir dieses linke Feuilleton anschaue. Und dann muss man wirklich sagen, die Tragödie des Untergangs des Intellektuellen nach 89, 90, ich meine, da ist der intellektuelle Untergang, das ist heute zur Farce des Intellektuellen verkommen, ja, als Karikatur. Also das heißt, der Intellektuelle ist heute als Karikatur da und leider sonst abwesend. Und das ist natürlich verheerend, ja, weil wir müssen auch sehen, die Abwesenheit der Intellektuellen hat natürlich verheerende Folgen. Also öffnet die Türen für Rechtsentwicklung, gerade in der Kultur, und über das Gebiet sprechen wir ja. Man muss aber tatsächlich sagen, man kann das ganz gut, es ist eine Parallelentwicklung zur Politik, wo man merkt, also dass die berechtigte Wut der Menschen, ja, die um die Befriedigung ihrer ganz genuinen Interessen betrogen werden, also die Massen, ja, wir sehen ja, dass da diese Wut, berechtigte Wut, umgelenkt wird gegen Flüchtlinge, gegen Minderheiten. Da tobt sich dann die Wut aus. Die herrschende Klasse findet das fantastisch, dass eben kein Klassenkampf stattfindet, sondern Raserei gegen Minderheiten und andere, die für die Situation herzlich wenig dafür können. Ja, und wir sind dann in einer Kultur was Ähnliches. Ja, wenn man so dieses linke Feuilleton, das ich eben beschrieben habe, das mit Hornbrillen auf 60er, 68er Intellektueller mimt, ja, wenn man ja dann auch sieht, welcher Elitismus, welche Arroganz, welcher Dünkel da im Spiel ist, welche Bedürfnis, die Massen zu demütigen, ja, indem man über sie herzieht, dass das natürlich eine große Kränkung der Menschen, die der Intellektuellen bedürften, ja, des Beistands der Intellektuellen, der Orientierungshilfe durch die Intellektuellen, dass dadurch natürlich durch die Enttäuschung auch eine Wut ist gegen Intellektuelle und ihren Verrat oder gegen die Scheinintellektuellen, weil Intellektuellen würden die Massen nicht verraten. Ja, und da schlägt das Ganze aber nicht in gut formulierter Kritik um und klare Ablehnung dieser Pseudo-Intellektuellen, sondern es schlägt leider um in Anti-Intellektualismus. Und das ist ein absolut rechtes Konzept. Ja, aber man muss sagen, dass diese ganze Attitüde, die diesen Anti-Intellektualismus zeitigt, die ich eben angesprochen habe, dass die eben, du hast das Stichwort kulturelle Hegemonie eingebracht von Gramsci, ein Ausläufer der Tatsache ist, dass die sogenannten Antideutschen kulturelle Hegemonie bis heute haben. Vor allen Dingen nicht, im Kulturdiskurs, also westlicher Welt, Chauvinismus, man gibt sich betont zivilisiert und kleidet sich so, dass man auch unbedingt und ja westlich und zivilisiert bürgerlich aussieht, man putzt sich heraus, ja, um sich von dem schmutzigen Plebs und den ja, Verdammten dieser Erde, die man mit Barbaren identifiziert, abzugrenzen. Letztendlich dem Menschenrechtsimperialismus das Wort redet, ohne es meistens auszusprechen. Und das ist ein echtes Problem. Also ich finde, es gab mal früher so einen Leitsatz des Internationalismus, der von einem kubanischen Präsidenten geprägt war, und das hieß: Man lässt sich nicht zum Volk herab, man steigt zu ihm auf. Und das ist komplett vergessen. Also, Susanne, ich grätsche hier an manchen Stellen extra nicht rein, weil ich es großartig finde, wie du die Degeneration, vor allem des linken Feuilletons, beschreibst, halt auch darstellst. Und ich kann das auch nicht anders als Degeneration beschreiben. Vielleicht können wir hier über unser kleines Miniaturformat in unserem Kommunistenkneipen-Mikrokosmos da den Appell immer wieder aufrechterhalten. Das sind enorme Leerstellen und es wäre auch für den Klassenkampf mehr als wichtig, diese Kulturebene aus marxistischer Warte mitzubespielen und die genannten Dinge von Susan hier zu berücksichtigen, weil da fehlt es an allen Ecken und Enden und das ist ein desaströser Zustand, dem gilt es entgegenzutreten. Jetzt sind wir nicht die Ersten, die das tun. Susan hat eben schon Gramsci erwähnt und in der Vorbereitung für diese Folge, also die Folge der fehlenden Gegenkultur, habe ich selbst auch ein kurzes Einführungswerk von Gramsci in die Hand genommen, um einfach nochmal nachzulesen, wie Gramsci denn diesen Begriff der kulturellen Hegemonie eingeführt hat. Das soll jetzt wirklich keine Folge zu Gramsci und seinen Schriften sein. Das traue ich mir heute zum einen nicht zu und zum anderen würde es den Rahmen komplett sprengen. Es wäre nämlich mehr als eine eigene Folge. Aber ich möchte vielleicht drei Sätze aus dieser Einführung ganz kurz vorlesen im Kontext der kulturellen Hegemonie. Und zwar steht da: In einem hegemonialen Verhältnis vollzieht sich Herrschaft in einer Dialektik von Regierenden und Regierten, von Führenden und Geführten, von Herrschenden und Beherrschten. Wenn Herrschaft nicht ausschließlich auf Zwang basiert, was für Gramsci über einen längeren Zeitraum notwendigerweise der Fall ist, bedarf es der teilweisen Zustimmung der Regierten. Dieser Konsens zur Herrschaft organisiert sich in der Zivilgesellschaft und ist damit in entscheidendem Maße abhängig von der kulturellen Praxis der Menschen bzw. ihrer Wertvorstellung und Moralvorstellung. Susan, du hast dich ja auch eben schon viel dazu ausgelassen und dich generell befasst du dich mit dieser, wie Herrschaft sich kulturell ausdrückt. In der Kulturindustrie, eigentlich ist es ja ein Ausdruck des Klassenkampfes, weil hier auch verschiedene Ideologien miteinander verhandelt werden. Es ist quasi ein Instrument der herrschenden Klasse. Wie beobachtest du aber, vielleicht auch ausgehend von Gramscis kultureller Hegemonie, wie beobachtest du die langen Linien bis heute? Also ist das ein Prozess, auch dieser Degeneration des linken Feuilletons, der linear verläuft, oder würdest du sagen, wir kommen eigentlich aus einer Phase des anfänglichen 20. Jahrhunderts und irgendwann gab es dann 1990 einen Paukenschlag und ab dann ist alles degeneriert. Wie würdest du diese langen Linien zeichnen? Also man muss schon wirklich sagen, dass 1989, 90, ich habe es ja auch vorhin schon angedeutet, wirklich ein, also das war ein Knockout. Das war wirklich eine Eruption für die Linke weltweit. Das wurde, glaube ich, erstmal lange nicht verstanden. Das wollte man natürlich auch nicht wahrhaben. Aber dann hat man irgendwann gemerkt, was dann alles für Folgeerscheinungen sind. Und das sieht man ja, ich finde, sieht, also in Deutschland sieht man das besonders gut, dann als diese Phase der Normalisierung eingetreten ist, als dann der deutsche Imperialismus sich in den Zustand von Gewaltbereitschaft wieder regeneriert hat. Das ist alles passiert in den letzten Jahrzehnten und ganz doll beschleunigt. Das ist natürlich auch eine Chance, um vieles zu erkennen. Solche Entwicklungen dann ab 2022 durch den Eskalation des Ukraine-Kriegs, der, daran erinnere ich nochmal, 2014 begonnen hat. Und ich glaube, dass sowas spiegelt sich immer auf der kulturellen Ebene, völlig klar. Und den Zustand, den du eben beschrieben hast mit Gramsci, der bezieht sich natürlich mehr oder weniger auf die bürgerliche Gesellschaft, noch in einem Zustand, wo der Kapitalismus möchte, dass die Massen zustimmen, da wirbt man um die Massen. Deswegen die Kulturindustrie ist ja eigentlich eine Art freundlicher Überredung und freundlicher Kontrollausübung, freundlicher Lenkung und Manipulation. Ob man jetzt auch von linearer Entwicklung sprechen kann, weiß ich nicht, weil es gibt nun mal viele Anzeichen, dass die bürgerliche Demokratie evaporiert sozusagen, ja, die faded aus. Mhm. Und weil gerade ein Umbau der westlichen Gesellschaft in Gange ist, den viele Marxisten auf den Begriff reaktionär-militaristischen Staatsumbau gebracht haben, das ist vielleicht auch ein ganz brauchbarer Begriff. Und dann, deswegen meinte ich das ja auch vorhin, ja, dass gehobene Feuilleton ist teilweise zu offener Hass und Hetze übergegangen. Und das zeigt dann auch so ein bisschen, dass auch in der Kultur bürgerliche Demokratie nicht mehr so wirklich brauchbar ist. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob dann in der Kultur davon noch zu reden ist, dass da immer, dass man noch so sehr auf die Zustimmung der Massen setzt, sondern ich habe mittlerweile den Eindruck, dass man mehr auf, ja, darauf setzt, den Menschen Diktate aufzuerlegen. Wir sehen das ja an dieser extremen, was man Cancel-Kultur nennt. Also man kann das schon, das ist schon fast eine Verharmlosung. Also heute ist schon teilweise Übergang in offene Zensur. Es gibt Auftrittsverbote, es werden Künstler oder Menschen überhaupt mit abweichender Meinung, die irgendwo auf Bühnen auftreten oder irgendwelchen Veranstaltungen, also derartig drangsaliert, verhindert, bedroht, mit Sanktionen belegt, so dass man das Gefühl hat, ja, so auf die Zustimmung wollen sich die Herrschenden jetzt nicht mehr verlassen, sondern sie setzen auf Elemente des Faschismus, um die Menschen gefügig zu machen. Und deswegen, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, weil es ist gefährlich, jeden Tag das Vierte Reich auszurufen und sagen, jetzt ist er da, der Faschismus, der ist, ja, ist nicht da. Mhm. Wir leben nicht im Faschismus, aber es gibt Elemente des Faschismus, die sich verdichten, die einen sehr, sehr beunruhigen sollten und die einen schon auch deutlich machen, dass Teile der bürgerlichen Demokratie bereits suspendiert sind. Mhm. Und deswegen muss man anders über die Frage nachdenken, was denn eigentlich gerade kulturelle Hegemonie bedeutet. Ja. Solidarische Werbung. Liebe Kneipengenossinnen und Genossen, jetzt geht's um die linke und marxistisch orientierte Tageszeitung Junge Welt. Im Juli 2024 entschied das Verwaltungsgericht Berlin, dass die Junge Welt weiterhin in den jährlichen Berichten des sogenannten Verfassungsschutzes als linksextremistisch und damit als verfassungsfeindlich aufgeführt werden darf. Das erklärte Ziel des bürgerlichen Staates ist es, der Jungen Welt den finanziellen Nährboden zu entziehen. Unterstützt die Junge Welt gegen diesen Angriff auf die Pressefreiheit. Holt euch das Sommeraktionsabo oder verschenkt es an Genossinnen und Genossen. 75 Ausgaben der Tageszeitung Junge Welt für 75 Euro. Bestellt auf jungewelt.de/Aktionsabo. Das Abo endet automatisch. Solidarität jetzt. 3000 Abos für die Pressefreiheit. Oder eine Intention für die Formulierung meiner Frage nach diesen langen Linien hat auch was damit zu tun. Wir suchen ja nach Räumen für die von dir am Anfang skizzierte Gegenkultur, denn die fehlt ja. Ich bin jetzt Anfang der 90er geboren, das heißt, ich habe das, was man vielleicht auch unter Marxisten vielleicht eine Zeit gab, wo mal alles besser war, wo die Gegenkultur mal entwickelter war. Und da werden auch häufig 70er, 80er, gab es eine starke Friedensbewegung, da gab es viele Antifa-Gruppen. Es war irgendwie eine Zeit, die sich vielleicht auch mal ein bisschen romantisch dahergeholt wird. Wobei auch in diesen 70er, 80ern, in denen ich ja noch gar nicht auf der Welt war, diese Frage nach der Subkultur, ja, die vielleicht ja auch ein partieller Austragungsort für Kritik an der herrschenden Ideologie war. Aber ist diese Erzählung real? War das so? Waren Gruppen wie Tonsteine Scherben, eine frühe Punkbewegung oder auch autonome Hausbesetzer, war das wirklich eine ernstzunehmende Kritik an herrschender Ideologie aus dieser Zeit? Oder ist das auch eine Romantisierung von der kämpferischen Gegenkultur, die auch damals zumindest nicht klassenbewusst war, die auch nicht antikapitalistisch war? Ich würde sagen, wirklich beides. Ich würde sagen, bevor ich das aber tue, möchte ich nochmal einen Unterschied machen zwischen Gegenkultur und Subkultur. Ich habe ja Gegenkultur als ein linkes Konzept beschrieben vorhin. Und ich würde Subkultur nicht als automatisch linkes Konzept beschreiben. Es gibt Subkultur, die Gegenkultur ist, aber es gibt auch Subkultur, die einfach unfassbar reaktionär ist. Also zur Subkultur gehört auch National Socialist Black Metal. Das ist eine Subkultur. Du weißt, das ist reine, wirklich hardcore und sehr aggressive Nazi-Kultur. Aber es ist eine Subkultur, weil Subkultur sagt ja eigentlich, dass abweichend von der etablierten Kultur. Subkultur ist, glaube ich, sogar ein Begriff, der früher aus der Kriminologie kam, aus dem Feld, im großen Feld der Soziologie. Und deswegen, das würde ich erstmal unterscheiden. Aber ich glaube, du meinst jetzt natürlich linke Subkultur, die im Prinzip ja als Gegenkultur wirkt oder zumindest sich als Gegenkultur aufgestellt hat. Und da würde ich sagen, dass zu der Zeit, nehmen wir die 70er, 80er Jahre, wir können auch mit den 60ern noch anfangen, tatsächlich Gegenkultur noch eine gewisse Massenbasis hatte, also von unten kam. Ja, sie war nicht so integriert und nicht so unter Kontrolle eingehegt und angepasst, wie sie es heute ist. Und dadurch natürlich aufgehört hat, Gegenkultur zu sein. Sie hat, ich weiß noch damals, es war auf den großen Demonstrationen, springe jetzt mal in die 80er, weil ich die selber erlebt hatte, als die Hausbesetzer-Demos waren. Und die, also das waren schon krasse Straßenschlachten, die damals stattgefunden haben zwischen der Staatsgewalt und vorwiegend eben der autonomen Szene. Und da war natürlich diese Musik, die du eben angesprochen hast, Begleitmusik. Und da kann man nicht sagen, dass da alle Musiker schon völlig kommerzialisiert waren und nur für den Plattenvertrag ihre Songs geschrieben haben und nur, also sozusagen mit inszenierter Rebellion, ja, irgendwie auf sich aufmerksam machen wollten, damit dann irgendwie Sony um die Ecke kommt und sagt, Jungs, das ist ja klasse, wir brauchen noch ein paar Sandkastenrebellen für unser Repertoire, sondern da gab es tatsächlich noch eine, in kleinen Teilen zumindest, unkontrollierte, von den Herrschenden unkontrollierte Gegenkultur. Und das hat es auch immer mal wieder gegeben. Und insofern, das muss man auch wirklich würdigen. Und heute muss man sagen, ist davon fast nichts übergeblieben. Es gibt tatsächlich nur noch diese Pseudo-Rebellion oder das, was wir in der M&R, wir haben den Begriff geprägt, neoliberale Subkultur nennen. Mhm. Ja, also die komplett nach dem Gesetzen des Kulturindustriemarktes einfach eine Nische bespielt und den Leuten suggeriert, also wenn ihr uns kauft, unsere Sachen kauft, dann seid ihr total links und unangepasst und dann seid ihr Antifaschisten und dann seid ihr ganz doll gegen Antisemitismus und ganz doll gegen Rassismus und so weiter. Und das ist der Unterschied und den muss man unbedingt machen, sonst tut man Musikern, die in den 80er Jahren ja auch mit gewissem Risiko, und die sind alle nicht wirklich reich geworden, eben gearbeitet haben, auch Kriminalisierung in Kauf genommen haben und so weiter und so fort. Dennoch, deswegen sagte ich beides, dennoch gibt es da eine Romantisierung, du hast den Begriff gerade benutzt, finde ich gar nicht verkehrt. Es gibt eine Idealisierung dieser Musik und ihrer Wirkung. Deswegen, ich habe ja gesagt, die Skepsis gegenüber politisch engagierter Musik sollte man sich bewahren. Da ist ein Problem und diese Musik hat dann teilweise schon auch suggeriert, ja, dass wenn man, ne, wenn man dann mit Slime demonstriert, dann laufen die Bullen weg, ja, und dann gewinnen wir, die letzte Schlacht gewinnen wir, das fällt mir noch ein von den Scherben. Also das heißt, es hat eine falsche Unmittelbarkeit ausgedrückt. Es gab leider auch da einen Star-Kult, der sehr unangenehm war und der leider sich nicht fundamental von dem Star-Kult der etablierten Kulturindustrie unterscheidet. Und dann muss man eben leider sagen, dass einige dieser Musiker, der Helden von damals, dann leider ziemlich gut integriert wurden ab den 90ern und auch leider sich gerne haben integrieren lassen. Also wenn wir die Band Slime nehmen, ja, das sind heute Bettvorleger. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass die das Slime in ihren Social Media dazu aufgerufen haben, die Amadeo Antonio Stiftung zu unterstützen. Oh Scheiße, das wusste ich gar nicht. Ja, weil das irgendwie antifaschistisch sei. Dann wird es wirklich richtig tragikomisch. Ja, weil man muss natürlich jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen, was die Amadeo Antonio Stiftung ist, ich meine, das ist eine Stiftung, die vorgibt, rechte Tendenzen in der Gesellschaft zu bekämpfen, die Demokratie zu verteidigen, die aber zu 80% damit beschäftigt ist, Anti-Imperialisten anzugreifen und zu denunzieren, die Kampagnen macht, wo sie ganz bewusst diese pseudo-linken Musiker in die erste Reihe stellt, ja, also wo man immer merkt, es geht immer zum Beispiel gegen die Antikriegsproteste, es geht gegen die Palästina-Solidarität, ja, die unentwegt damit beschäftigt ist, das Friedenslager anzugreifen, statt die Faschisten anzugreifen. Und wo man dann eben noch sieht, die sind größtenteils mit Geldern der Bundesregierung finanziert. Und dann kommt noch tragisch hinzu, dass in ihrem Vorstand auch noch ein Vertreter des Inlandgeheimdienstes sitzt. Und wenn man sich dann überlegt, dass eine Band wie Slime, ja, die Bullenschweine und Deutschland muss sterben, damit wir leben können, früher auf den großen Demos gespielt, dann wird es wirklich, absolut verheerend. Oder dann sieht man, wie verheerend die Entwicklung ist. Das ist ein wirklich tragisches, erbärmliches Ende, das die Band genommen hat, obwohl sie noch weiter existiert. Man könnte vielleicht auch ein bisschen Zeit investieren, um die Entwicklung der Lyrics von Slime zu untersuchen, also von älteren Stücken wie Polizei SASS oder halt eben auch, sie haben ja auch viel Scherben gecovert. Bis heute, ich habe mir irgendwann noch mal in ein neues Album reingehört, das war ein absolut positionsloser Altherrenrock, der sich gescheut hat, obwohl wir natürlich gerade mehr als genug Angebot haben, um sich politisch zu positionieren, weiß ich, soweit ich mich erinnere, war da davon nichts zu sehen. Das heißt, ich möchte auch gerade vielleicht noch mal die Zuhörer an der Stelle da abholen. Ich habe Anfang des Jahres eine Folge gemacht mit Kai Degenhardt und habe mit ihm über die Geschichte des deutschen Arbeiterliedes gesprochen. Und da haben wir auch lange Linien untersucht und hatten es halt wirklich auch mit marxistischen Künstlern zu tun, die, um jetzt hier nur vielleicht zwei bedeutende, das Einheitsfrontlied, das Solidaritätslied, also wirklich von Marxisten verfasst, die einen klaren Klassencharakter haben, die eine klare Position haben und auch in ihren Texten deutlich formulieren, wo sie hinwollen. Das war wirklich Musik für den Klassenkampf. Es gab ja noch weiter Liedermacher, Franz Josef Degenhardt, von mir aus Hannes Wader oder andere, die immer noch in diese Richtung gelaufen sind. Vielleicht war das Ganze schon ein bisschen verwaschener, nicht mehr ganz so intensiv. Vielleicht war die Sprache schon ein Stück weit reduziert. Dann eben von Susan die Skizzierten, auch 70er, 80er, wo man wohl auf Demos gelaufen ist, auch mit der Begleitmusik von den alten Songs von Slime und eine quasi weitere Reduktion erlebt hat, um im Heute anzukommen. Also heute ist es ja Subkultur, na, wenn das mal mehr war, und ich möchte hier das, wenn das mal war, das doppelt unterstreichen, wenn das mal mehr war als bürgerliche Jugendrenitenz. Ja, was ist davon noch übrig geblieben? Das ist eine Frage, die mich unheimlich interessiert. Ist das heute überhaupt noch was anderes außer Rebellion als Massenbetrug? Beziehungsweise, man könnte ja nicht nur sagen Rebellion als Massenbetrug, auch ein Begriff aus der Melodie und Rhythmus. Man könnte ja sogar fragen, inwieweit haben sich sogar Vorzeichen geändert heute, wo wir nicht nur linke Subkultur verloren haben, sondern vielleicht auch eine immer integriertere rechte Subkultur. Beispiele wären hier wahrscheinlich jedes zweite autonome Zentrum, die Rote Flora, die Band Antilopen Gang, die dem Ganzen dann noch wirklich die Krone aufsetzt, wo wir es vielleicht wirklich mit rechter Subkultur zu tun haben, in einem linken Gewand. Und das war ja auch, wo Susan eben schon den Begriff neoliberale Subkultur, auch dieser Begriff geprägt von der Melodie und Rhythmus, um genau hier ins Feld zu ziehen. Susan, wenn du erlaubst, würde ich ganz kurz mal aus einem Artikel von Melodie und Rhythmus zur neoliberalen Subkultur, was damals geschrieben wurde, zur Antilopengang. Da stand nämlich, die Antilopengang spielt die Melodie des deutschen Kapitals. Ich zitiere das mal. Also Dan, das scheint, also ist wohl ein Musiker von dieser Antilopengang, Dan von den Antilopen kokettiert damit, dass er im Falle einer Revolte gegen das reiche 1% auf der Seite der Polizei kämpfe und mit Waffengewalt vorgehen würde. Da sagt er, also er, dieser Dan, da bin ich dann doch sehr froh über Rechtsstaatlichkeit, über Polizisten, die diese Leute dann im Zaum halten. Das hat er so sinniert. Denn in der Losung vom reichen 1% sei ja schon der Aufruf zum Pogrom impliziert. Ja, Susan, das habt ihr damals in M&R veröffentlicht. Das hat dieser Danger Dan ja in einem Interview von sich gegeben, um Antikapitalisten, Anti-Imperialisten, die im Kontext der Blockupy-Demos auch in Frankfurt in dieser Zeit demonstriert haben, gegen auch die aggressive Außenpolitik Deutschlands, der EU, vor allem in Griechenland schwer im Schwitzkasten. Und in diesem Kontext sagt halt diese in Anführungsstrichen linke Subkultur das eben Genannte. Ist das nicht, wenn wir von diesen langen Linien sprechen, der Gipfel der Degeneration? No, ich denke, da geht noch mehr. Da geht es geht immer noch schlimmer. Aber man muss eben sagen, das hat die Zeitenwende eigentlich schon vorweggenommen. Ja, weil hier ist ja auch schon so eine Aggressivität gegenüber denen da unten zu spüren. Ja, man möchte die Masse einfach zusammenschießen, ja, wenn sie nicht pariert. Also da ist schon wirklich ein richtiger Klassenhass von oben ausgedrückt. Das ist ja vor der deklarierten Zeitenwende gesungen, geschrieben und gespielt worden. Man muss sagen, die Antilopengänse sind wirklich so, das ist wirklich die tönerne Agenda der Amadeo-Antonio-Stiftung, also eines völlig falschen Antifaschismus, also ein Antifaschismus, der eben einfach keiner ist. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich finde ein Diktum von Wolfgang Fritz Haug aus den 60ern trifft hier mal wieder, wie so oft zu. Und der hat nämlich gesagt, da, wo Antifaschismus zur Phrase wird, da perpetuiert er Faschismus. Und da finde ich, wird es auch langsam gefährlich. Also wir haben nicht nur die Abwesenheit von Antifaschismus in der Kultur, also nahezu Abwesenheit, jeweils in der neuen, ja, also das, was heute auf den Markt kommt, sondern wir haben hier schon Elemente von faschistischem Denken. Ja. Und das, da muss man wirklich fast schon dankbar sein, dass sowas in den Liedern kommt, das übrigens subkutan auch raus, da muss man die Texte ganz gut dekodieren. Aber hier im Interview hat er das wenigstens mal ganz komprimiert, kompakt ausgedrückt. Und man muss aber auch sagen, das ist eben kein Einzelfall. Es sind viele solcher Bands und ich finde, manches drückt sich auch einfach in der Musik selber aus. Was mir zum Beispiel auffällt, in der Punkkultur, im Deutschpunk, also was heute unter Deutschpunk firmiert, hat mit Punkmusik überhaupt nichts mehr zu tun, sondern ich finde, ein Großteil ist wirklich Bierzeltmusik. Das ist deutsche Schunkel-Bierzeltmusik. Also ich gucke mir nur die Band Feine Sahne Fischfilet an. Mhm. Ja. Mhm. Ich frage mich dann, also dann kommen ja auch noch so Rituale auf der Bühne und pseudopoletarisches Getue, das ganz entsetzlich ist, finde ich. Und es stinkt zum Himmel nach Klassenkampf von oben. Aber wenn ich mir dann angucke, also die Bierduschen und dieses ganze... der ganze Habitus, da, ich weiß nicht, wo der Unterschied zum Oktoberfest noch fundamental ist. Ich kann ihn schlichtweg nicht entdecken. Mhm. Ja, und da ist ein wirklich, also in diesem Männer Primitivo, also auch aufgesetzt, ja, aufgesetzten Bierdunst und dieses Gegröle, da denke ich eher an Marschlieder Anfang der 30er Jahre als an Punk. Und sowas ist also auch in der Musik selber, in der ganzen Inszenierung und so weiter, durchaus angelegt. Also im Deutschpunk fehlen tatsächlich auch Elemente von Musik aus anderen Kulturen. Es fehlt, wie soll man sagen, es ist alles auf Volksgemeinschaft gebürstet, es ist alles zum Mitgrölen. Es ist teilweise in die Texte so banal gestrickt, dass man sie auch bei 2 Promille mitgrölen kann. Aber das hat ein faschistoides Moment im Hintergrund. Das hat es einfach. Und vor allen Dingen dieses ständige Mitgrölen, also man sieht das bei Feine Sahne Fischfilet besonders, kann man das gut beobachten, das ist wirklich Volksgemeinschaft. Das ist wirklich eine volksgemeinschaftliche Formierung, die da stattfindet. Und ich kann da wirklich überhaupt nichts gegen Kulturelles entdecken. Und das, finde ich, gilt es aufzuspüren. Diese Elemente, diese zumindest rechten Elemente, nicht alles ist Faschismus, wir müssen mit dem Begriff nicht inflationär umgehen, aber es sind Rechte, es sind reaktionäre Momente. Und ich muss ehrlich sagen, mir wird ganz schlecht, wenn ich diese Musik höre. Da kommt ein wirkliches Unbehagen hoch. Und ich finde eben, das ist dann eben volksgemeinschaftliche Kulturindustrie von oben und hat mit Massenkultur überhaupt nichts zu tun, außer dass es versucht, sich als solche zu inszenieren. Genau zu dem Beispiel mit diesem Feine Sahne Fischfilet gibt es einen super Artikel von M&R, Nie wieder Frieden hieß der, kann ich sehr empfehlen, den mal nachzulesen online. Und unter der Überschrift Lumpen-Antifaschismus wird genau darauf auch noch mal ein bisschen mehr Bezug genommen. Ich hab selber so ein bisschen ambivalentes Verhalten zum Deutschpunk. Wahrscheinlich, weil ich damit sozialisiert bin, ist da noch so ein bisschen, wenn ich auch zu jung bin für Nostalgie, sind es trotzdem schöne Erinnerungen, die ich damit noch verbinde. In der eigenen Jugend diesen Anti-Etatismus gegen den Staat als Feind wahrzunehmen, in irgendeiner Form und auch seine ausdrückende Gewalt in Form von Polizei. Das war so ein bisschen Jugendrenitenz, das war aber inhaltlich, so habe ich es damals wahrgenommen, inhaltlich noch stärker, als es das heute ist. Und wenn es relativ plumpe, einfache Parolengesänge war, wie es die in den 90ern noch von Schlachtrufe BRD gab, wo so uralte Deutschpunk-Bands wie Normal auch teilweise gute alte Cover mit reingebracht haben, auch Arbeiterlieder gecovert haben, da stand doch noch mal ein bisschen mehr Inhalt dabei. Das scheint Stück für Stück über die Zeit aus der Deutschpunk-Kultur rausgefallen zu sein. Jedenfalls sehe ich davon heute nichts mehr, finde ich sehr, sehr bedauerlich. Ich gestehe nämlich dem Punk auch so ein Stück weit zu, als Jugendkultur in der Geburt seiner Zeit, in dem Kontext No Future, ich will heute tanzen, morgen könnte eine atomare Vernichtung drohen. Wenn man in diesem Setting groß wird, kann ich ein Stück weit den Drang zum Hedonismus nachvollziehen, aber das ist natürlich keine keine politische Position und das ist auch keine Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse und das ist auch kein Antikapitalismus. Dazu gehört schon ein bisschen mehr und diese linken Subkulturen scheinen da eine wirklich schlechte Entwicklung genommen zu haben. Aber wie Susan sagt, es geht immer schlimmer, es kann sich ja noch einiges tun. Ich habe noch einen Punkt, der ist mir noch wichtig, und zwar, weil jetzt auch Antifaschismus an mehreren Stellen gefallen ist. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben auch an Beispielen jetzt von der Melodie und Rhythmus mehrfach festgestellt, dass in diesem Kulturkampf regelrecht Begriffsentfremdungen oder auch Begriffsumdeutung stattfinden, gerade auch beim Faschismus, was ja schon neoliberale Antifaschismus, das ist ja massentaugliche moralische Worthülsen. Und das ist, glaube ich, das Ergebnis einer vorangegangenen, sehr reaktionären Entwicklung dieser ideologischen Degeneration. Bevor ich jetzt zur nächsten Frage komme und da weitermache, möchte ich vielleicht noch kurz feststellen, dass diese Verbürgerlichung vom Antifaschismus, das ist nicht einfach ein kleines Kavaliersdelikt oder eine akademische Erbse, sondern das ist ein ganz konkretes Instrument des Klassenkampfes. Und das kommt hier auch kulturell in dieser Kulturebene zum Einsatz. Am Faschismusbegriff, finde ich, wird das extrem deutlich. Und es ist auch nicht nur im bürgerlichen Geschichtsbetrieb, sondern teilweise habe ich das auch in jüngerer Vergangenheit von jüngeren Genossinnen und Genossen, ist mir das aufgefallen, dass es Schwierigkeiten gibt, den Faschismusbegriff grundlegend zu kennzeichnen und Faschismus als Form, als eine Form bürgerlicher Herrschaft zu charakterisieren. Ja, der Faschismustheoretiker Reinhard Opitz hat mal so ein wunderbares, furchtbar dickes Buch geschrieben zu den deutschen Kapitalinteressen von 1914 bis 1945 und dem Faschismus an der Macht und seine kapitalistische Basis sehr, sehr genau in diesem super Buch beschrieben. Und ich werde auch hier in der Kneipe nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das Verständnis von dem Verhältnis von Faschismus und Kapitalismus einfach unzureichend diskutiert wird. Und wir geraten in so meines Erachtens sehr schwieriges Fahrwasser, wenn der Faschismus nicht ausreichend charakterisiert ist. Denn daraus kann auch keine antifaschistische Theorie oder antifaschistische Praxis folgen, die wirklichem Faschismus, also dieser Extremform bürgerlicher Herrschaft, etwas entgegensetzen kann. Möchte ich nämlich hier nochmal platzieren. Das ist nämlich ein Prozess, glaube ich, den wir alle beobachten. Also das ist eine der größten Katastrophen, die in der Linken passiert sind, der Abschied vom marxistischen Faschismustheorien und die Übernahme von kapitalistischen Faschismustheorien, die den Faschismus nicht nur nicht richtig beschreiben, sondern den Faschismus auch Tür und Tore öffnen. Ich kann nur noch mal ergänzen, weil es hat ja nun einer der bedeutendsten Kulturschaffenden des 20. Jahrhunderts, nämlich Bert Brecht, auch wieder in dem Text Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, auch nochmal daran erinnert, dass Faschismus nur bekämpft werden kann als Kapitalismus, als, wie er sagte, nacktester, frechster, erdrückendster und betrügerischster Kapitalismus. Und was in der Politik gilt, gilt in der Kultur auch. Es nimmt verheerende Wirkung an, wenn das nicht begriffen wird. Also ich sag mal, auch aus einer ganz konkreten Praxis, was da alles passiert. Und das sind noch keine, sage ich mal, verheerenden Entwicklungen, aber es sind beunruhigende Entwicklungen. Wir haben hier in Hamburg den Fall gehabt, eine Band, die sich inszeniert als die rote Flora-Band, ja, die sich unglaublich rebellisch und linksradikal gibt. Arrested Denial heißen sie. Mhm. Der Name ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Es ist einfach eine, weiß ich, ordinäre, langweilige Schlager-Rock-Band, die sich eben als wir hatten das Thema ja eben, ja, als Punk-Band inszenieren und als links und so weiter. Ja, der Sänger von denen, nee, nicht Sänger. Sorry, Susan, war der Gitarrist. Ja, der ist morgens zum Palästina-Camp, das es hier in Hamburg gab, also Soli-Camp gab es ja in vielen Städten, gegangen und hat dann angefangen, da zu randalieren. weil er der Meinung war, das ist offenbar, war er da erstmal der Meinung, dass es eine große antifaschistische Tat ist, das Camp wurde von Flüchtlingen und anderen Migranten aus dem Nahen Osten bewohnt. Das sind teilweise Menschen, die haben überhaupt nichts. Ja. Er hat offenbar geglaubt, die müsste er bekämpfen. Also er hat nach unten getreten, hat auf schmutzigste Art und Weise nach unten getreten, auch noch in dem Wissen, wahrscheinlich in dem Wissen, dass wenn die Leute sich wehren, ja, und ihm beim Randalieren in die Parade fahren, auch physisch, ja, dass die Polizei, wen wird die Polizei mitnehmen? Bestimmt nicht den in Punk-Uniform, also es war, der hatte, man muss sagen, der sah aus wie so ein H&M-Punk, es gibt Filmaufnahmen, als hätte er bei H&M die gesamte Radical-Chic-Abteilung aufgekauft, ja, hat er sich so gedresst und hat sich da eben so aufgeführt, wie ich es gerade beschrieben habe. Es gibt Filmaufnahmen, sonst wüsste ich das ja gar nicht. Wen würden Sie mitnehmen, kann ich nur nochmal sagen. Und das wäre früher undenkbar gewesen. Da muss man wirklich den Unterschied sehen, als es noch sowas wie Gegenkultur gab in bescheidenem Maß. Wir haben ja auch gesagt, wir dürfen es nicht romantisieren. Es war vielleicht weniger bedeutend, als es manchmal im Nachhinein beschrieben wird. Aber das wäre früher undenkbar gewesen. Da hätte die gesamte linke Szene gesagt, so, jetzt müssen wir aber reden. Und es ist aber hier nichts passiert. Die Band hat sich dann halbherzig entschuldigt, rausgeredet und gesagt, ja, wegen der Antisemitismusbekämpfung hätte man denn doch gedacht, dass man da vielleicht mal was machen muss. Ja, hat rumgeeiert und damit ist der Fall geendet. Und ich kann mal sagen, naja, das ist noch glimpflich ausgegangen, aber kommt dann vielleicht die nächste Punkband und meint, dass sie so ein Camp mal anzünden müssen. Das kann alles noch passieren. Und das zeigt mir dann doch, welche Ausmaße das schon hat. Also hier ist tatsächlich der Antifaschismus komplett umgelenkt. Und was ich aber noch wichtig finde, ich finde eine der, also das, dafür kann man Reinhard Opitz gar nicht genug würdigen, eine wichtige Erkenntnis war, dass es eben, dass dieser falsche Antifaschismus, dieser ja, umgelenkte, dieser pervertierte Antifaschismus, muss man ja schon sagen, eben eine aus der Strukturlogik des Neoliberalismus selber kommt und auch eben auch aus einer bewussten Strategie. Das ist, finde ich, erstaunlich, dass 1980, das ist verdammt lang her, das ist jetzt 44 Jahre her, sagte Opitz, ich paraphrasiere, er sagte, einst haben die Nazis unter dem Deckmantel des Sozialismus die waren Sozialisten fertig gemacht und bekämpft. Und wir wissen ja, was der Faschismus dann gemacht hat in Deutschland. Und er hat gesagt, heute kommen die gleichen Kräfte unter den Vorzeichen des Antifaschismus und bekämpfen die wahren Antifaschisten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heute erleben. Das ist ein echtes Problem. Man darf nur nicht den Fehler machen, dieses Diktum falsch zu interpretieren und sagen, jeder, der sich als Antifaschist kommt, ist in Wahrheit Faschist. Also das ist verheerend, weil dann landen wir in dem Geraune, das wir von der AfD oder so kennen, die jeden Antifaschisten, der sie angreift, als Faschisten beschimpft. Und dann kommt noch die Oberperversion, dass sich dann rechte Kräfte als die wahren Antifaschisten inszenieren. Sowas meine ich alles nicht, sondern tatsächlich in dem Kontext, wie Opitz es gemeint hat, also dass die Reaktion unter falscher Flagge segelt. Und das Problem ist meines Erachtens nicht wirklich begriffen worden von den vernünftigen Kräften in der Linken. Das ist meines Erachtens nicht begriffen worden, sondern man hat sich in so einer Haltung weiter ergangen, zu sagen, Hauptsache steht Antifa drauf, egal was es ist. Ja, Hauptsache wir sind viele. Es wird überhaupt nicht mehr gefragt, was die Leute, diese vielen, die dann da mit ihrer autonomen Uniform aufmarschieren und so weiter und so fort, was diese vielen eigentlich im Kopf haben zu der Frage, was Faschismus ist und was Faschismus vielleicht mit Kapitalismus zu tun hätte und so weiter. Das müssen wir jetzt hier nicht alles durchdeklinieren. Das meines Erachtens nicht begriffen, das ist verdammt gefährlich. Und da kann ich wieder auf Wolfgang Fritz Hauck verweisen. Und das Interessante ist, Hauck hat diese Bestandsaufnahme mit dem, ja, mit dem Antifaschismus, der zur Phrase geworden ist, und dadurch Faschistisches perpetuiert, hat es auf den bürgerlichen Mainstream Pseudo-Antifaschismus der BRD seiner Zeit bezogen. Das Schlimme ist, heute gilt das, was Hauck damals der bürgerlichen Faschismustheorie vorgeworfen hat, die ja teilweise erzreaktionär war, heute gilt das für den Mainstream der Linken. Und daran sieht man, dass eine extreme Rechtsverschiebung stattgefunden hat. Das ist verdammt gefährlich. Gebe ich dir komplett recht. Ich würde noch eine zusätzliche Schwierigkeit, dass die das so ein bisschen das Koordinatensystem, an dem man auch immer seine Links-Rechts-Kompass ausgerichtet hat, auch noch in eine völlig diffuse Art und Weise verkommen ist, dass es einem äußerst schwer fällt, wenn man nicht enorme Sender-Empfänger-Probleme erzeugen will, überhaupt noch die Begrifflichkeiten links und rechts zu benutzen, denn was für wen wo links ist, ist überhaupt nicht mehr klar geklärt. Da ist es dann, glaube ich, auch extrem wichtig, dass wir gerade bei den Kernbegriffen sicher mit den Definitionen sind und das halt eben auch auf unserem Koordinatensystem richtig platzieren können und den Faschismus deswegen so gut charakterisieren und kennzeichnen, so wie das Opitz gemacht hat. Ich möchte aber noch auf ein weiteres Thema, das mir auch wichtig ist, dafür habe ich nochmal in einem Artikel von der Jungen Welt nachgeschaut und da gab es eine kleine Anfrage vom September 2023 und dieser Artikel dokumentiert, wie die Bundestagsabgeordnete, damals 2023, glaube ich noch bei der Linkspartei, Sevim Dagdelin gefragt hat zu rechtsextremen Ausprägungen der ukrainischen Geschichtspolitik. Diese Anfrage ging also von Sevim Dagdelin an die Bundesregierung 2023. Und in dem Junge Welt-Artikel ist dann auch die Antwort der Bundesregierung darauf abgebildet. Leseempfehlung, ruhig sich mal diesen Artikel rausholen aus der Jungen Welt. Der heißt Keine eigenen Erkenntnisse. Und die Bundesregierung gibt da sehr, sehr einsilbig auf diese kleine Anfrage der damaligen Linksfraktion eigentlich kein Statement zur Verherrlichung von Stepan Banderas in der Ukraine. Zusammengefasst, die Bundesregierung sagt eigentlich, sehr deutlich, sie weiß nicht, wer Stefan Bandera oder auch die UNB, UNM, wer das war. Das ist so das erste Armutszeugnis, was man da rauslesen kann. Ich meine, die wissen natürlich sehr genau, wer das historisch war, aber in dieser Anfrage nehmen sie davon Abstand, sie hätten da keinen Kenntnisstand. Okay, dann kam aber zum Glück auch von dir, Susan, ein bisschen Aufklärung, wer das war, nämlich am 29. Oktober, also ja, einen Monat später, 2023, gab es den internationale Konferenz in Berlin und diese internationale Konferenz, die hieß der Bandera-Komplex, war auch von Melodie und Rhythmus mitorganisiert. Die Aufzeichnung zu dieser Konferenz, die gibt es auch noch im YouTube-Kanal der Jungen Welt, ist da noch zu sehen. Ich werde auch diesen YouTube-Link unten in die Kommentarspalte packen. Bei dieser internationalen Konferenz, der Bandera-Komplex, da hast du jetzt, wie gesagt, maßgeblich mitgearbeitet, hast doch, glaube ich, die Begrüßung oder die Einführungsrede gehalten, ich kann mich da noch erinnern. Die politische Klasse und das Medien-Establishment des Westens, die verklären ja die Truppe um Bandera gerne als Helden und verschleiern systematisch eigentlich ihre mörderische Ideologie. Welche Fragen leiten sich heute für unser Thema des Kulturkampfes bzw. der fehlenden Gegenkultur daraus ab, wenn wir jetzt in so einem konkreten Beispiel sind, wo es um Kulturkampf geht und wie der auch von der herrschenden Klasse eingesetzt wird, wenn wir hier von der Bundesregierung hören, wir wissen gar nicht, dass es da ukrainische Faschisten gab in der Geschichte, dass es welche gibt, wissen sie wahrscheinlich auch nicht. Also hier spielt die Kulturebene ja eine enorme Rolle für die ideologische Einhegung oder auch Einnordung im Rahmen des Klassenkampfs. Ja, ich meine, du hast jetzt hier natürlich einen Riesenfass aufgemacht. Das ist dir ja sicher klar. Mir ist auch gleich mir geht gerade der Blutdruck schon hoch, wenn ich diese ganzen Vorgänge nochmal rekapituliert höre. Also erstmal noch, bevor ich auf deine Frage eingehe, noch mal eine kurze Anmerkung zu dem, was die Bundesregierung da verbricht. Also sie erinnern sich nur an alles, nicht nur an alles Mögliche nicht, sondern sie sagen sogar, also sie würden sich die rechtlichen Wertungen und Tatsachenbehauptungen der Fragesteller, also ne, von Sevin Dardelen und ihren Mitstreitern, nicht zu eigen machen. Also was die pauschale Einordnung bestimmter historischer Gruppierungen wie der OUN anbelangt. Und das klingt jetzt alles sehr harmlos, das ist aber tatsächlich faktisch eine indirekte Teilleugnung des Holocausts. Und das ist wirklich etwas, was meines Erachtens nicht wirklich begriffen wurde. Also erstmal ist es so, die Medien haben darüber komplett geschwiegen, außer der jungen Welt. Das ist übrigens mittlerweile schon normal, dass die junge Welt dann wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat, das sich da auch immer weiter noch herauskristallisiert, weil die anderen Medien dazu schweigen oder lügen. Aber man muss eben sehen, die OUN war eine faschistische Organisation, deren Führung die Vernichtung aller Juden in ihrem Programm hatte. Also Stepan Bandera war Vernichtungsantisemit. Das ist vielfach bewiesen von Historikern, daran lässt sich nicht rütteln. Und dann zu sagen, ja, nee, die Bewertung, das machen wir uns aber alles nicht zu eigen, damit wollen wir gar nichts zu tun haben, heißt ja, dass man die ehemaligen Hitler-Kollaborateure und offensiv Beteiligte, aktiv Beteiligte am Holocaust exkulpiert. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, wie man zur Kenntnis nehmen muss, dass der deutsche Bundeskanzler den Ruf der ukrainischen Faschisten, den Bandera-Gruß, wie man so schön sagt, ausstößt. Hm. All das, wir können jetzt stundenlang darüber reden, was die noch alles machen, das sind alles Tabubrüche. Hm. Und jetzt, wir reden über Kultur. Natürlich sind das alles Geschichtsklitterung und wirklich massive Angriffe auf eine emanzipatorische Erinnerungskultur. Du erinnerst dich, dass ich vorhin sagte, wie wichtig das war und wie wichtig die ganzen Konzepte der Erinnerungskultur sind für eine marxistische Gegenkultur. Am Anfang hatte ich gesagt, dass wir auf der Künstlerkonferenz darüber gesprochen haben. Übrigens, Esther Bejarano saß da auf der Bühne, die ein genuines Interesse daran hat, an einer einer anständigen Erinnerungskultur, einer wahrhaftigen, muss man natürlich sagen. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass dadurch, du hast es ja gerade sehr gut dargestellt, dass Bandera als, ach, man weiß ja nicht so genau und umstritten ist schon das Maximale, was da gesagt wird, dass es einen Bandera-Kult gibt, der zumindest kodiert oder über Umwege, ja, wie das Slava Ukraini des Bundeskanzlers, zum Mainstream wird, dass dadurch natürlich dem Faschismus Türen und Tore geöffnet werden und dann auch eben einer faschistischen Kultur. Und was haben wir erlebt, gerade in den letzten 2 Jahren, aber auch schon davor, dass diverse ukrainische Kulturschaffende, die Faschisten sind, deutsche Bühnen kolonisieren. Nehmen wir mal die Truppe Duck Daughters, ja, die werden vom linksliberalen Feuilleton rauf und runter gefeiert. Die größte Perversion, die ich bisher erlebt habe, dass diese Truppe, die Faschistinnen sind, Bekennende, auf den Brecht-Tagen in Augsburg aufgetreten sind. Das ist schwer zu überbieten, das sage ich jetzt, das werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr schon revidieren müssen. Ich habe in den letzten beiden Jahren verfolgt, was hier für Künstler sind, habt mal also auftreten, Tourneen machen. Das gilt zum Beispiel auch für Hip-Hop-Bands, die sich also populärer Stile bedienen, die eher als Kultur, ja, der als Subkultur gelten, als fortschrittlich gelten. Dass solche Künstler hier Geld beschaffen für das Nazi-Bataillon Azov. Das ist alles schon Realität. Bei dieser Truppe, die ich eben genannt habe, Duck Daughters, die sagen, in ukrainischen Medien ganz offen, dass sie Banderistinnen sind. Und wir können jetzt massenhaft Bands, die hier auftreten, nennen, die diesen Bandera-Schlager, Bad Konasch Bandera, hier singen oder zumindest zu Hause singen. Wir haben es auf dem CSD in München, ich glaube, das war letztes Jahr, erlebt, dass der Bandera-Schlager gesungen wurde. Unter großem Gejohle und Gegröhle des Publikums. Ganz wenige Medien haben daran ein ganz kleines bisschen Anstoß genommen. Also ich würde mal sagen, da sind wir wirklich gerade erst am Anfang. Und da muss man auch wirklich sehen, dass Kultur hier auch sozusagen die Vorhut bildet. Und das, was die Bundesregierung macht, natürlich letzthin flankiert. Aber mit Kultur und gerade ukrainischer Kulturindustrie ist das natürlich so, dass dadurch dieser Massenbetrug dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Und da sieht man, das läuft weniger über Politik, weil wenn hier ein ukrainischer Politiker, der rechtsextrem ist, eine Rede halten würde, da würden vielleicht 20 Leute kommen oder 40. Mhm. Wenn aber so eine Band spielt, dann sind die Säle voll. Wir haben das hier in Hamburg, selbst auch im linken Milieu treten sie auf. Das Schlimme ist ja eben auch, dass auch hier die Linke komplett versagt, der Mainstream der Linken. Wir sehen das zum Beispiel in der Linkspartei. Ja, die Linkspartei, der rechte Flügel, also der imperiale Flügel oder sozialchauvinistische Flügel der Linkspartei, die wiederholen ja, sie sind Echokammer dieser Narrative. Also zum Beispiel die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel, eine hasserfüllte Antikommunistin, by the way, ist halt jemand, die dann gesagt hat, ja, Bandera, der ist irgendwie umstritten. Ja, also das ist ja so die Standardvokabel. Das heißt, so man verwässert das Ganze, man verschleiert, dass Bandera Vernichtungsantisemit und noch vieles andere war. Und ich finde, der Gipfel der Perversion aus der linken Ecke war bisher, dass ein linker Kultursenator, Klaus Lederer, tatsächlich 2017 ein Bandera-Musical gefördert hat. Also es hat im Gorki-Theater in Berlin hat es ein Bandera-Musical gegeben, wo genau diese Narrative, ja, der Bandera war ja so und so und der Bandera wird auch viel von der russischen Propaganda falsch dargestellt und so weiter. Diese ganzen Versuche, Bandera zu exkulpieren und zu rehabilitieren, auf einer Bühne stattgefunden hat. Wie gesagt, mit aktiver Beihilfe eines linken Kultursenatoren. Und das sind dann so Sachen, wo man doch langsam skeptisch werden sollte und wo man auch langsam mal realisieren sollte, dass da dieser ganz normale Betrieb der Kulturindustrie langsam übergeht in eine Kulturindustrie, die mit großem Aufwand versucht, Faschistisches zu perpetuieren und wieder gesellschaftsfähig zu machen. Und ich glaube, deswegen war diese Konferenz auch wichtig. Man muss allerdings sagen, was wir sehr gerne gemacht hätten, als der Rest im Moment, der von der M&R-Redaktion übergeblieben ist, ist natürlich, wir hätten auch gerne einen Kulturteil gemacht. Das war aber nicht möglich, weil uns war es nicht möglich, mehr als eine Tageskonferenz zu finanzieren. Die war unglaublich kostenintensiv, weil wir eine Simultanübersetzung bereitgestellt haben, damit auch Menschen im Ausland die Konferenz verfolgen können, weil auch die Hauptredner, zwei US-amerikanische Forscher zum Thema Banderismus und ukrainischen Faschismus eingeflogen wurden. Das war uns dann natürlich wichtiger, dass möglichst viele Leute das mitverfolgen können. Und insofern mussten wir uns da beschränken. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch dem Wagemut des Verlags und seiner Leitung zu verdanken, dass so ein Projekt umgesetzt werden konnte. Das war eigentlich fast eine Nummer zu groß für uns, auch was die Finanzierung anbelangte und der enorme Aufwand, der damit noch verbunden ist. Aber man muss sagen, es kam ein Publikum, das es gedankt hat. Die Veranstaltung war schon einige Wochen vor dem Termin ausverkauft. Es gibt so viele Nachfragen, nicht nur nach den Videos, die wir bereitgestellt haben, sondern auch nach der Verschriftlichung, also nach einem Band. Und dann haben wir uns entschieden, noch einen weiteren Kraftakt zu wagen. Und das ist die Vorträge in einem Band zu versammeln, zusammen mit einigen Artikeln aus der jungen Welt, die mit dem Thema sich befassen. Und im nächsten Monat erscheint der Band mit dem selben Titel wie die Konferenz, nämlich der Bandera-Komplex, der ukrainische Faschismus, Geschichte, Funktion, Netzwerke. Und ich hoffe, das ist ein bisschen Hilfestellung, dass Leute erkennen, mit welcher Ungeheuerlichkeit sie da konfrontiert sind und was die Bundesregierung da im großen Stil verbricht. Letzthin natürlich, um den ehemaligen Kollaborateur Hitler Deutschlands reinzuwaschen. Und warum? Um letzthin Bündnisse, die man heute erneuert, ja, mit dem alten Bündnispartner jetzt unter den Vorzeichen der bürgerlichen Demokratie zu erneuern. Weil was die Bundesregierung da gerade macht, indem sie Waffen liefert, an die ukrainische Armee, wo ein Teil ganz manifeste Nazi-Bataillone sind, ist ja eine Teilerneuerung der alten Bündnisse, nur eben unter anderen historischen Vorzeichen. Aber der deutsche Imperialismus erlebt da gerade sozusagen ein Comeback, oder er verschafft sich ein Comeback, also Comeback eines Bündnisses, das damals in eine Katastrophe geführt hat. Und wohin es diesmal führt, ja, man weiß es noch nicht. Ja, ich denke auch, die Zeit des Imperialismus auf Filzlatschen, das ist vorbei. Der Imperialismus kann wieder sehr viel offener auftreten. Weil du gerade gesagt hast, es war ein dankbares Publikum in Berlin bei dieser Konferenz, kann ich dir sagen, das war nicht nur vor Ort so. Ich weiß von vielen, die es auch von zu Hause aus sehen konnten, und die waren auch flächendeckend alle sehr dankbar, dass ihr euch da die Arbeit gemacht habt, diese großartige Recherche zusammenzutragen, das abzubilden in der Größenordnung. Und ich freue mich jetzt auch auf den Band, den ihr veröffentlicht, der Bandera-Komplex. Ich werde mir das, denke ich, auch zeitnah bestellen. Im Verlag 8. Mai erscheint das ja. Und so leid es mir tut, weil, Susan, ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte mich nur ewig mit dir weiter unterhalten. Es gibt noch einen Haufen Zeug zu erzählen. Muss ich ein bisschen hinsichtlich der Uhrzeit noch fragen, was denn nötig wäre, um Kulturkampf oder im Kulturkampf wieder Räume zu gewinnen. Ein Kulturkampf, der auch wirklich auf einer klassenbewussten Basis steht. Vielleicht noch in dem Zusammenhang nicht nur, was wäre dafür die Voraussetzung, sondern auch vor allem, welche Fehler dürfen nicht wiederholt werden, welche Fehler wurden gemacht. Vielleicht auch zum Stichwort Ampel-Antifa. Ich glaube, wir haben das eigentlich im Großen und Ganzen durch unsere Kritik formuliert. Das ist wieder die Methode, was ich vorhin sagte, durch die Negativität. Was zu sagen, was nicht sein soll, ergibt sich, was sein muss. Und natürlich muss sich die Linke vom falschen Antifaschismus verabschieden, und sie muss sich wieder einem Antifaschismus zuwenden, der den Faschismus als bürgerliche Herrschaft erkennt. Man weiß ja auch, dass auch unter den marxistischen Faschismustheoretikern so viele Streitfragen waren, wie denn der Faschismus genau ist und welcher Teil der bürgerlichen Klasse am meisten profitiert und so weiter. Diese Debatten gab es in ja die ganzen Jahrzehnte. Die haben nur aufgehört, weil man überhaupt schon die marxistischen Faschismustheorien im Prinzip verbannt hat. Also die finden einfach nicht mehr statt. Das alles müsste wieder kommen, das müsste wiederbelebt werden. Natürlich, ich finde dieses Diktum von Peter Hacks so gut. Der hat gesagt, es darf von der Linken keinen Verzichtsfrieden im ästhetischen Weltkrieg geben. Also sie darf den Kampf um die Kunst niemals aufgeben. Sie muss da an vorderster Front um die Kunst ringen. Und ich fand das ganz gut, was er man merkte ihm da schon die Verzweiflung und die Wut an, was er in einem Essay geschrieben hat, wo er sagte, Der Waffenkrieg hat die furchtbarsten Verheerungen zur Folge, wenn er geführt wird. Aber der Krieg mit den Geisteswaffen hat verheerende Folgen, wenn er nicht geführt wird. Das ist jetzt paraphrasiert. Das heißt, natürlich, er will sagen, wenn wir diesen Kampf im Überbau aufgeben und diese Plätze räumen, dann ist es ja klar, es gibt keine unbesetzten Plätze, dann wird die herrschende Klasse diese Plätze besetzen. Und so haben wir das eben mit vielen Phänomenen, die wir eben angesprochen haben und noch viel, viel mehr, die wir eben hier leider nicht mehr ansprechen können. Das heißt, wenn dieser ästhetische Weltkrieg nicht wieder aufgenommen wird, dann wird alles Menschliche in Schutt und Asche fallen. Das heißt, wir dürfen nicht die Bedeutung von Kunst und Kultur vernachlässigen. Sie ist, gerade wenn es um die Frage von Krieg und Faschismus geht, vielleicht sogar noch manchmal in manchen Feldern, wenn es um den Kampf um die Köpfe geht und die Herzen, vielleicht noch, es ist auf der kulturellen Ebene vielleicht noch viel bedeutsamer. Ich will noch ganz kurz erklären, warum. Ich finde, wenn man sich den Epilog von Walter Benjamins berühmten Kunstwerkaufsatz nimmt, wo in dem Epilog wirklich jeder Satz ein Feuerwerk ist, ja, dann ist da an einer Stelle das Problem auf den Punkt gebracht. Benjamin sagt dann nämlich, dass der Faschismus die Politik ästhetisiert. Und er macht das, weil er den Massen nichts anzubieten hat. Also statt der veränderten Eigentumsverhältnisse, auf die Massen ein Recht haben, ja, also durch Revolution erreicht in der Regel, bietet er nur den Massen an, ihre Wut rauszuschreien, also sich auszudrücken. Und das kanalisiert er durch eigene Inszenierung und Ästhetisierung in die Richtung, wie er es braucht. Und das, was Benjamin über die Zeit damals gesagt hat, ist heute so dermaßen dramatisch totalitär geworden, also dass man tatsächlich von einer Ästhetisierung der Welt sprechen muss. Und die spielt allein den Rechten in die Hände. Und das gilt es natürlich erstmal zu begreifen, aber dann muss man natürlich dem auch etwas entgegensetzen. Nur trotzdem müssen wir natürlich erkennen, Kultur kommt nicht aus dem Nichts. Die Kultur kann nur entstehen, wenn die Massen sich wehren, wenn die Massen kämpfen, wenn die Massen Bewegungen bilden, aus denen wieder dann Kulturen entstehen. Wir können ja nicht die Kultur einfach von oben als Luftblase uns jetzt hier herbeisinieren. Können wir natürlich, nur dann betreiben wir Idealismus. Ja, wir müssen einfach sehen, dass die Kultur da einfach ihre Grenzen hat. Aber es gilt natürlich erstmal, die Misere der Kultur zu erkennen. Also das, was wir hier eben versucht haben zu verhandeln und noch viel, viel mehr. Wir haben ja hier gerade sozusagen das Exposé geliefert. Wir haben ein paar Anregungen hoffentlich gegeben, was da alles an Hausaufgaben ansteht. Viel mehr ist, glaube ich, in so einer Sendung auch nicht zu leisten. Und da ich finde, dass das ein guter Anfang ist, möchte ich mich nochmal ganz besonders herzlich für die Einladung und für die Gelegenheit bedanken, hier ein paar solcher Gedankengänge darbieten zu dürfen oder anbieten zu dürfen. Wir müssen uns bedanken, Susan, bei dir, denn du hast uns wieder mal 2 Stunden Orientierung geliefert, in der wir versuchen, irgendwie die Kämpfe unserer Zeit zu begreifen und auch etwas zu entwickeln, was man als Gegenkultur bezeichnen kann. Wir stehen da wieder weit am Anfang und müssen wieder viel aufbauen. Ich denke, du wirst da weit vorne in der Front stehen, wenn wir uns widmen einem Wiederaufbauen einer starken Gegenkultur. Ich hoffe, du bist dann dabei. Und deshalb danke ich dir heute vielmals für deine Zeit, für deine Arbeit. Ich denke, wir haben noch genug zu bequatschen und sehen uns dann auch wieder in der Kommunistenkneipe. Vielen herzlichen Dank nochmal und tschüss. Mach's gut, Susan. Tschüss. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, Susan und ich möchten noch auf 2 Dinge hinweisen. Erstens sind alle eingeladen, die sich in dem Profil am Anfang der Folge wiedergefunden haben, sich bei Melodie und Rhythmus zu bewerben. Wir brauchen dieses Magazin für Gegenkultur wirklich. Und mit etwas Glück hört uns jemand zu, der sich dieser großen Aufgabe gewachsen sieht.